Kundgabe 1796. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.01.1941. Das lebendige Wort muss erbeten werden. Das lebendige Wort zu hören ist eine außergewöhnliche Gnade, die ständig erbeten werden muss, da sie ungebeten nicht vermittelt werden kann. So wie das Verlangen des Erdenkindes aus tiefstem Herzen emporsteigt zum himmlischen Vater, wird es bedacht werden eben jenem Verlangen gemäß. Doch der Weg zu ihm muss zuvor gegangen worden sein. Es muss das Gebet die Brücke herstellen vom Menschen zu Gott. Es muss das geöffnete Gefäß bereitgestellt sein, auf das die göttliche Gnadengabe einströmen kann in dieses. Und so bietet sich Gott selbst den Menschen da im Wort. Denn Gott ist das Wort von Ewigkeit. Er verbindet sich mit einem jedem Menschen, der ihn sucht und nach ihm verlangt. Jedoch nicht immer so offensichtlich, denn seine Gabe teilet er so aus, wie sie ihrem Zweck entspricht. Es müssen den Menschen zu Zeiten außergewöhnliche Beweise seiner Liebe geboten werden, um in den Zweifelsüchtigen den Glauben stark werden zu lassen oder gänzlich Ungläubige zum Glauben zu bekehren. Alles, was zu den täglichen Lebenserscheinungen gehört, verliert seine Wirkung. Das Wort Gottes würde auch in dieser Form geboten den Menschen, bald zur Alltäglichkeit werden und also ohne Eindruck bleiben auf die meisten Menschen. Daher ist dieser Vorgang nur dann auch äußerlich erkennbar, so es göttlicher Wille ist, das heißt, so die Notwendigkeit vorliegt, der irrenden Menschheit den Beweis zu liefern vom sichtlichen Wirken Gottes. Dann aber wird das Erdenkind zu jeder Stunde, an jedem Ort und in jeder Lebenslage das göttliche Wort vernehmen dürfen, so nur sein Wille die Verbindung herstellt mit dem himmlischen Vater und es aufmerksam horchet, was der Vater ihm kundtut. Seine Stimme zu vernehmen soll innigstes Begehren sein. Es soll nichts anderes ersehnt werden und jede verfügbare Zeit benutzt werden, um dem Herrn zu dienen und gleichzeitig höchste Gnade zu empfangen. Amen.